dem, der lügt. Vierter Aufzug. Waldige, dicht bewachsene Gegend, links im Vordergrunde ein großer Baum mit einem natürlichen Moossitze, auf derselben Seite im Hintergrunde dickes Gestrüppe und Steinmassen, höhlenartig ein Versteck bildend. Es ist Tag. Leon und Attalos kommen. Leon, hier ist der rechte Weg. Attalos, nein, dort. Leon, nein, hier. Attalos, dort hat das Mädchen selber mir gesagt. Leon, euch sagte sie's. Attalos, ja, mir, und war besorgt, weil ich durchnässt und rührte meinen Arm. Leon, so lebt denn fort in eurer süßen Täuschung, doch läuft der Fußsteig hier. Attalos, ich geh nicht weiter, soll alles denn nach deinem Dünkel nur, auch bin ich müd. Er setzt sich rechts auf einen Stein. Leon, und holen sie uns ein? Attalos, wenn sie uns fangen, ei, dann geht's dir schlimm, mich kauft der Oheim etwa dennoch los. Leon, er kauft euch los? Weil er nicht kann, nicht mag, drum eben kam ich her. Attalos, er mag nicht, sagst du, das ist recht schlecht von ihm. Leon, schmäht ihr den Ohm, den frommen Mann, der fehllos bis auf eins, nicht, dass er geizig, wie ich einst ihn hielt, nein, das beschäftigt wohl mit höhern Dingen, den Neffen er nicht besser sich erzog, weil er euch liebt, drum sandt er mich hieher, wär's nicht um ihn, ich ließ euch längst im Stich. Attalos, das wär mir eben recht, du bist mir widrig. Leon, ihr säßt noch bei den Pferden ohne mich. Attalos, dort war mir wohl, auch hatt ich Essen satt. Aufstehend. Nun denn, weil du für gar so klug dich hältst, weißt du hier Pfad und Steg und Ziel und Richtung? Hast du bedacht, was sonst dem Menschen Not? Was nützt es uns, dass wir im Freien sind, wenn wir vor Mangel grausamlich verschmachten? Der Wald dehnt sich wohl etwa tagelang, und eher findet sich ein reißend Tier, das uns verzehrt, als wir, wovon wir zehren. Leon, vertraut auf Gott, der uns so weit geführt, er wird die Hungernden mit Nahrung trösten, wie den Gefangenen er die Freiheit gab. Und nun? Etritas Stimme hinter der Szene. Leon! Leon, man kommt, nur schnell von hinnen. Attalos, hör erst. Etrita, näher. Leon! Attalos, das ist des Mädchens Stimme. Leon, wes immer auch, hier sind nur wir und Feinde, auch ist sie kaum allein. Attalos, sie ist's, ich seh's. Leon, nun, so verplaudern wir die Zeit der Rettung. Attalos, sie hilft uns wohl mit einem neuen Fund, geh immer, wenn du willst, ich harr auf sie. Leon, nun denn, so streck ich wehrlos meine Hände, wenn's doch misslingt, ich trage nicht die Schuld. Etrita kommt. Etrita, hier seid ihr ja, nun, das ist recht und gut. Attalos, sei mir gegrüßt. Etrita zu Leon, was wendest du dich ab? Du fürchtest, ich verzögre eure Flucht, doch umgekehrt, jetzt tut euch Zaudern Not. Attalos, siehst du? Etrita, was soll er sehen? Attalos, ich wollte weilen, er trieb zu gehen. Etrita, da hat er recht, du nicht, da ihr nicht wusstet, was nur ich kann wissen, die unsern gehen zu Ross die andere Straße, insoweit ist es gut, doch dieser Pfad, er trifft am Saum des Walds mit jenem andern, und da ihr Pferde doch nicht überholt, so wär euch schlimm, kämt ihr zu früh dahin, im Rücken ihrer aber geht ihr sicher. Leon, nun aber noch um aller Himmel willen, wie kommst du her? Etrita, ich? Meinst du? Ei, ja so, ihr habt es klug gemacht, bis nur auf eins. Attalos, ei, er macht alles klug. Etrita, ja, alles andere, ihr wart kaum fort, da wollten sie mich töten, der Vater hob den Spieß in seiner Hand, da lief ich fort, ein Endchen in den Wald, bei Tagesanbruch wollt ich wiederkehren, doch kam der Tag, da sah ich euren Fußtritt im weichen Boden, kenntlich eingedrückt, das dacht ich, das verrät sie, und am Saum des Rasens gehend, wo kein Fußtritt haftet, bestreut ich eure Spur mit Sand und Erde, so kam ich weiter, weiter, und bin hier, und nun nicht da, kehr ich nicht mehr zurück. Leon, was fällt dir ein? Attalos, ja, ja, bleib nur bei uns. Etrita, bedenk nur selbst, kehrt nun mein Vater heim und fing euch nicht, was euer Gott verhüte, so schlägt er mich und wirft mich in den Erker, wo ich schon einmal lag wie einst die Mutter, und dann wird jener Galumir mein Mann. Ich will ihn nicht, ich sag euch's nun, ich will nicht. Nehmt mich mit euch, ich bin euch wohl noch nütz, die Wege kenn ich hier und alle Schliche, ihr seid noch nicht so sicher, als ihr glaubt. Die führen Hunde mit, ich hört es wohl, die wittern euch und schlagen bellend an, mich aber kennen sie, und jeder schweigt, und streichlich ihn legt er sich auf die Pfoten. Ich will zu deinem Herrn, zu seinem Ohm, und dort den frommen Lehren horchend lauschen, die er wohl weiß von Gott und Recht und Pflicht. Will mich mein Vater, soll er auch nur kommen und lernen auch, ist er gleich grau und alt, das ist ihm nütz, sie sind auch gar zu wild. Leon, ich aber duld es nicht. Etrita, wie nur, Leon? Leon, ich habe meinem frommen Herrn versprochen, nichts Unerlaubtes, Greuliches soll geschehen bei diesem Schritt, den nur die Not entschuldigt. Hab ich den Sklaven seinem Herrn entführt, will ich dem Vater nicht die Tochter rauben und mehren so den Fluch auf unserm Haupt. Etrita, so hör doch nur. Leon, es soll, es darf, es kann nicht. Attalos, er ist nicht klug. Etrita, ei, klüger als du glaubst, er ist der Mann des Rechts, des trocknen Dürren, das eben nur den Gegner nicht betrügt, allein durch ungekünstelt künstliches Benehmen Vertrauen erregen, Wünsche wecken, denen sein wahres Wort dann polternd widerspricht, das mag er wohl und führt es wacker aus. Zu Attalos, so nimm denn du mich mit. Attalos, ja doch, wie gerne. Leon, ich duld es nicht. Etrita, wir fragen dich auch nicht, wir sind zu zwei, da gilt denn unsere Meinung. Leon, so trenn ich mich von diesem Augenblick. Etrita, auch das, wir helfen ohne dich uns weiter, die Wege kenn ich alle bis zum Strom, von dort an weiß sie der. Attalos, ich weiß sie nicht. Etrita, nun denn, dann sind wir nahe deinem Lande und jeder bringt uns auf die sichere Fährte. Leon, viel Glück dazu. Attalos, siehst du, er streitet immer. Etrita, dann treten wir vor deinen Oheim hin und sagen ihm, dein Knecht hat schlimm getan, wir aber halfen selbst uns, wie wir konnten. Zu Leon, du bist ja trüb. Leon, ich leih dir meine Laune. Etrita, siehst du, man muss nur artig sein und wollen, sonst kommt das Müssen und dann fehlt der Dank. Der Ton eines Horns von Weitem. Leon, hör doch, nun zitterst du und warst so kühn. Etrita, und wenn ich zittre, ist's um euch. Attalos, nur fort. Leon, ich bleibe. Etrita, keine Torheit, die nur quält, das ist kein Trupp, ein einzelner Verirrter, der die Genossen sucht mit Hornes Ruf. Er wird vorüberziehen, weil er allein und zwei zu fangen, mehr als einer nötig. Dort rückwärts ist, ich weiß es, ein Versteck, wo dichte Sträuche sich zum Schirmdach wölben. Dort warten wir, bis seine Schritte fahren. Vielleicht könnt ihr beschleichen ihn, bewältigen, wie immer. Nun hinein, und zwar im Umkreis, dass ihm der Tritt nicht unsere Spur verrät. Sie führt sie leise auf den Zehen bis an die Bäume rechts, dann rasch am innern Umkreise zurück und in die Höhle. Kurze Pause, dann kommt Galumir von der linken Seite, einen Spieß auf der linken Schulter, das Schwert an der Seite, ein Horn um den Leib. Er sucht gebückt nach den Fußtritten am Boden. Galumir. Da, da, die Kleine, oh, nach dort, die Spur mit dem Finger verfolgend. Wacht, wacht, verirrt, kein Mann da, wo, ach, weit, uff, heiß, seine Beine befühlend und müd, da, ach, dort, Schatten, Baum, ruh aus, Mann, ruh. Dann weiter. Er setzt sich. Heiß die Haube. Er nimmt den Helm ab und legt ihn neben sich. Noch einmal rufen. Er ruft durch die hohle Hand. Hupp! Horcht eine Weile, dann rückwärts gekehrt. Ah, niemand hören. Wozu das Horn? Blas an. Verwirrt, verwirrt. Er lehnt den Spieß an den Baum und wickelt die verworrene Schnur des Horns auseinander. Ah, los, nun an den Mund. Er setzt das Horn an. Etrita, die schon während des Letztern sichtbar geworden ist und Ruhe gebietend zurückgewinkt hatte, tritt vor. Stoß nicht ins Horn. Galumir, sie erblickend. Ah, ah. Etrita, ich bin's, was mehr? Galumir, fangen, fangen, hascht nach ihr. Etrita, was braucht's zu fangen, die du ja schon hast? Lass mir ein bisschen Raum, sitz ich zu dir. Galumir, hastig rückend, Etrita, du wirst mich doch nicht fürchten. Galumir, du schuld an allem. Etrita, ich? Was fällt dir ein? Galumir, der Vater. Etrita, nun, er wird wohl etwas zürnen, doch sprech ich ihn, setzt alles sich ins Gleis. Galumir, nein, nein. Etrita, Nun, dann bist du mein Bräutigam und ich die Braut. Du musst, du wirst mich schützen. Galumir. Ha, ha! Etrita. Ei, das gefällt dir? Galumir. Mit dem Finger drohend. Du! Etrita. Wie? Nicht? Je, weil ein wenig etwa ich gelacht, als du in Graben fielst, das war ein Sprung. Galumir, den Arm reibend. Ah! Etrita, schmerzt's noch etwa? Galumir, nach unten zeigend. Etrita, und auch der Fuß? Ein Ehemann muss an manches sich gewöhnen. Nun ziehst du aus und willst die beiden fangen? Galumir, nach ihr greifend. Du, Etrita, nur mich allein? Wo bleibt dein Mut? Nein, du selber musst die Flüchtgen haschen, sie sind nicht fern. Galumir, aufstehend. Ah, wo? Etrita, nicht grad vor dir, doch auch nicht weit, sind zwei, doch du bewaffnet, hier lehnt dein Spieß. Da Galumir danach langen will, er liegt auch gut am Boden, und dann dein breites, ritterliches Schwert. Galumir, ans Schwert schlagend. Ah, ah, Etrita, ich weiß, dein Arm ist stark, nur neulich schlugst du dem Stier das Haupt ab einen Streichs, doch war der Kampf nicht billig, du bewaffnet, er blank und bar, gib künftig auf den Vorteil, dann kämpft ihr gleich mit gleich, allein auch so, ich will mich nur auf jene Seite setzen. Sie setzt sich auf die andere Seite, er macht ihr Platz. Hier ist dein Schwert, das gut und stark, doch schmucklos. Was gibst du mir? So knüpf ich dir ein Bändchen, das, etwa blau, ich trug an meinem Hals. Sie macht eine Schleife am Halse los. Wie, schau nur dies, das knüpft dich an dein Schwert. Galumir, mit offener Hand ihr ins Gesicht greifend. Etrita, nur Gemach, das wär ganz artig, deucht mir, zieh aus dein Schwert und lehn es zwischen uns, so machen sie's bei der Vermählung auch, da liegt ein Schwert erst zwischen beiden Gatten. Er hat das Schwert neben sie gelehnt. Etrita, das Band um das Schwertheft windend. So knüpf ich denn, dann so und wieder so. Sie hustet wiederholt. Galumir. Wie? Etrita. Ei, ich bin doch allzu scharf gelaufen. Nun steht es schön, nicht wahr? Ei, wie artig. Sie schlägt wie erfreut die Hände zusammen. Die Jünglinge, die schon früher leise vorgetreten, sind ganz nahe. Etrita, das Schwert umstoßend. O weh, es fällt! Galumir, mein Schwert! Etrita, heb's auf vom Boden! Sie tritt mit dem Fuße darauf. Galumir bückt sich. Etrita, stehend und auf Leon sprechend. Nur hier, da liegt sein Speer, nimm ihn nur auf! Zu Galumir herabsprechend. Was zögerst du? Galumir, immer gebückt. Der Fuß, Etrita. Attalus nach der andern Seite winkend. Du hier herüber, zu Galumir. Ja so, mein Fuß, er steht auf deinem Schwert, der böse Fuß. Zu den beiden? Nur hier, Galumir, sich vom Boden aufrichtend. So heb ihn. Er erblickt Leon, der, auf der linken Seite stehend, den Spieß gerade gegen seine Brust hält. Ah! Er sinkt auf den Sitz zurück. Attalus ist indessen von der andern Seite gekommen und hat das Schwert aufgenommen. Etrita steht auf und eilt auf Leons Seite. Du reg dich nicht, sonst bringen sie dich um. Attalus. Mich weht es an, hab ich doch nun ein Schwert. Etrita mit den Händen zusammenschlagend. Ei, das ist gut, ei, das ist gut fürwahr. Zu Attalus. Du, droh ihm auch. Attalus mit gehobenem Schwerte. Hier bin ich. Leon zu Galumir. Mir tut leid, muss also ich an euch die Worte richten. Es war nicht meine Wahl, doch ist's geschehen, und da es ist, benütz ich es zur Rettung. Bleibt sitzen, Herr, ihr seid in unserer Macht. Seinen Gürtel lösend, mit dieser Schnur bin ich genötigt, Herr, zu binden euch an dieses Baumes Stamm. Es hält nicht lange gegen eure Kraft, doch sind wir fern, kehrt ruhig zu den euren. Etrita, ich halte dir den Spieß, doch regt er sich, ist flugs er wieder dort in deiner Hand. Galumir den Speer zeigend, den sie umgekehrt gefasst hat. Du sie, ja so, sie kehrt ihn um, zu Attalus. Du, droh ihm auch. Während Galumir nach Attalus blickt, der einen Schritt näher getreten, zieht Leon rasch die Schnur zwischen Galumirs Leib und Arme, auf die er sich rückwärts stützt und bindet ihn am Baume fest. Galumir, ah, oh, Leon, euch wird kein Leid, wenn ihr euch fügt. Etrita, du bind ihn fest, er hat wohl Kraft für viele. Leon, es ist getan und wohl für jetzt genug. Kommt, Attalus, ihr seid mir anvertraut. Attalus tritt zu ihm. Etrita, ich nicht? Da sorg ich denn nur selbst für mich. Laut, wobei sie aber den Kopf verneinend schüttelt. Wir gehen nun grad in den Wald hinein. Galumir hat indessen heftige Bewegungen gemacht. Leon, er macht sich los. Etrita zu Attalus. Sorg du. Attalus nähert sich ihm. Etrita leise zu Leon. Wenn auch, allein genügt er nicht, ihr seid bewaffnet, und zieht er unsere Leute zu sich her, wird frei der untere Weg, der nähere, bessere, und so erreichen wir den Strom vor ihnen. Leb wohl denn, Galumir, auf lange, hoff ich. Leon, und kehrt ihr zu dem Vater dieses Mädchens, sagt ihm, nicht ich. Etrita, ich selber, meinst du, nicht? Ich selber nahm die Flucht, nun sei bedankt um all die Sorglichkeit für meinen Ruf. Doch weiß ich ja, dass du die Wahrheit sprichst. So lass uns schweigen, dann sind wir am wahrsten und brauchen um nichts minder unsern Fuß. Komm, Attalus. Sie geht nach der rechten Seite ab. Leon, Attalus nach sich ziehend. Ja, kommt, Attalus. Er regt sich immer, ich dächt ein ringer Streich. Leon, was fällt euch ein? Er zieht ihn fort. Beide ertreten nach. Ab. Galumir, ihnen nachsehend, dann gegen seine Bande wütend. Ah, Schurken, oh, Macht, Donner, oh, das Band! Er versucht mit den Zähnen, sich der Schnur zu nähern. Geht nicht, und dort mein Horn, blas an, das Haupt hingeneigt. Geht auch nicht, rüttelnd. Verdammte Schurken! Er sinkt ermüdet auf den Sitz zurück. Plötzlich mit einem listigen Gesichte. I, Es ist ihm gelungen, den rechten Arm zum Teile aus dem Bande zu ziehen, er rüttelt aber sogleich wieder von Neuem. »Sei ruhig, Mann!« laut rufend. »Au, hört nicht! Der Arm, es geht! Der Arm, geht, Galumir! Der Arm, ah, eh!« Er hat den rechten Arm aus dem Bande gezogen und greift sogleich nach dem Horn. Er bläst, stößt ins Horn, horchend. Horch, nein, macht sich mit dem andern Arm los, den Weg der Fortgegangenen am Boden verfolgend. Da, da, im Wald, eh, eh, kein Schwert. Auf die leere Scheide schlagend, er bleibt am Ausgange rechts stehen und stößt von Neuem ins Horn, ein entfernter Ruf antwortet. Aha, wo Männer, wo? Neue Antwort, näher. Ah, dort, heran! Einer der Burgmänner kommt, es ist der Schaffer, nach und nach sammeln sich mehrere Schaffer. »Seid ihr's?« »Galumir, ja, ja.« »Schaffer, saht ihr die Flüchtgen?« »Galumir, auf den Weg der Abgegangenen zeigend.« »Ah!« »Schaffer, nach rückwärts zeigend.« »Kommt dort hinüber, dort ist unser Pfad.« »Galumir, auf den Weg rechts zeigend.« »Da, da!« »Schaffer, allein der Herr befahl.« Galumir, nein, da, Schaffer, doch sie entwischen uns, ich sag's euch, Herr, nach dort aus treffen allzeit sich die Pfade. Galumir, ich selber sie gesehen, gebunden da, auf den Baum zeigend. Schaffer, sie banden euch, Galumir, den Weg bezeichnend, nur da, und mir ein Waffen. Er nimmt einem der Knechte den Kolben, ihn schwingend. Aha, nur da. Schaffer, nun denn, wenn ihr befehlt, doch wasch ich nur in Unschuld meine Hände. Sie gehen nach rechts ab. Veränderung. Offene Gegend am Strome, der im Hintergrunde sichtbar ist, am Ufer die Hütte des Fährmanns. Der Fährmann und sein Knecht. Fährmann, die ganze Herde, sagst du, trieb er fort? Knecht, der Kattwald, ja, wir waren auf der Weide, es ist nun der zweite Tag, und als er schied, befahl er grinsend mir, euch nur zu sagen, so treib er Schulden ein, sobald sie fällig. Fährmann, die ganze Herde für so kleine Schuld, so sag ich mich denn auch für immer los. Der wilden Trotz ist nicht mehr zu ertragen. Die Franken zahlen besser, sind auch besser. Auf einen Baum zeigend, in dem ein Bild eingefügt ist. Sie schenkten dort mir jenes fromme Bild, und wenn die Frucht man kennet aus der Saat, gilt mehr ihr Gott als Wodan oder Teut. Doch früher räch ich mich an jenen Argen, dem Kattwald fang ich nur ein Liebstes weg, ein Kind, ein Weib, den Nächsten seines Stamms, und das soll bluten, zahlt er nicht mit Wucher, was ungerecht er meiner Habe stahl. Nun rüste mir den Kahn, ich will hinüber, man sagt, die Franken brechen wieder los und wollen jenes Ufer sich gewinnen, das streitig ohnehin, bald des, bald jenes, und spärlich nur bewohnt, zwei Tag im Umkreis. Sie zielen wohl auf Metz, wo jene Teufel ob ihrem Land die plumpe Wache halten, doch wird's wohl nicht so bald, drum noch Geduld, bis dahin heißt's verbeißen seinen Ärger, nur jenem Kattwald tu ich's früher an. Er geht in den Hintergrund, wo er sich am Flusse beschäftigt. Etrita tritt von der linken Seite kommend rasch auf. Etrita, wir sind am Strom, in die Szene sprechend, verbergt die Waffen nur, im Notfall nehmt ihr leicht sie wieder auf. Die Jünglinge kommen. Hab ich mein Wort gehalten oder nicht? Leon eilt mit schnellen Schritten dem Ufer zu, von dort zurückkehrend erblickt er den Baum mit dem heiligen Bilde und kniet betend davor nieder. Etrita zu Attalus. Wie unvorsichtig, jetzt dorthin zu knien. Attalus, da hat er recht, man muss wohl also tun. Er kniet auch hin. Etrita zum Fährmann, der die beiden betrachtend vom Ufer nach vorn gekommen. Seid ihr der Fährmann? Fährmann, wohl, ich bin's. Etrita, dem Grafen im Rheingau, ob nicht hörig, doch verpflichtet? Fährmann, dem guten Grafen Kattwald, ja. Etrita, nun denn, die beiden, die du siehst, sind Knechte Kattwalds, sie tragen seine Botschaft in das Land, drum rüste schnell ein Schiff, ein gutes, rasches, das sie hinüberführt und mich mit ihnen. Fährmann, des Grafen Kattwald? Etrita, wohl, damit du glaubst, leiser, das Wort heißt Arbogast. Fährmann, jawohl, so heißt's, das kommt mir recht gelegen, o fürwahr. Seinen Knecht rufend, he, Notger, hier, die wackern Leute da, sie tun für Grafen Kattwald ihre Reise, des frommen Manns, der unsere Herden schützt, mach immer nur das Schiff bereit. Die Kappe ziehend zu Etrita, verzeiht, ich muß dem Knecht da Auftrag geben. Leise zum Knecht. Führ sie zum Schein in Strom, dann suche Säumnis, indes versammle ich Freunde, Fischersleut. Leon, der aufgestanden ist. Wo ist der Fährmann? Fährmann, hier. Leon, wir wollen über. Fährmann, ich weiß, in hohem Auftrag, ja. Leon, was spricht der Mann? Etrita, ich sagt ihm, was du weißt, dass ihr die beiden mit Graf Kattwalds Botschaft. Fährmann, und da gehorcht ein niedrer Mann gleich mir. Leon, wenn ihr's nur deshalb tut und nicht für Lohn, um dessen Willen nicht, der prangt dort oben, auf das Heiligenbild zeigend, so wisst, nicht in Graf Kattwalds Auftrag gehen wir, und nicht mit seinem Willen sind wir hier. Etrita, Leon, Leon, es ist so, und ich kann nicht anders. Fährmann, gehört ihr nicht zu Kattwalds Freunden? Leon, nein. Fährmann, ihr habt nur erst vor jenem Bild gekniet. Seid ihr vielleicht von jenen fränkischen Geiseln? Es ward um einen kurz nur angefragt. Leon, wer fragte? Fährmann, wie es hieß von Seite dessen, der ihren Gläubgen vorsteht in Chalon. Attalus, Leon, Fährmann, ihr seid erwartet drüben, doch liegt feindlich Land dazwischen weit und breit. Leon, nun Gott wird helfen, wer wir immer sein, willst du den Strom uns nicht hinüberbringen, versuchen wir denn anderwärts das Glück. Fährmann, halt noch, und habt ihr Geld? Leon, Münzen vorweisend, wenn das genügt? Fährmann, nun denn, ich führe selber euch hinüber, nicht weil ihr Kattwalds, nein doch, weil ihr's nicht, denn wärt ihr's, lägt inmitten ihr des Stroms, er ist mein Feind und Rache lechzt die Brust. Leon zu Etrita. Siehst du, man ist nicht klug, wenn man nur klügelt. Etrita, sich von ihm entfernend und auf Attalus zeigend. Ich geh mit dem, was soll es weiter nur? Fährmann, zu dem sein Knecht gesprochen hat, der sogleich wieder abgeht. Nun kommt, denn Reiter streifen durch die Gegend, seid ihr entflohn, verfolgen sie wohl euch, seht dort, folgt rasch und dankt dem droben, auf das Bild am Baume zeigend, der euren Fuß, der euer Wort gelenkt. Sie gehen. Ein Krieger, der im Vordergrunde auftritt. Krieger, halt da! Fährmann, halt selber du, es liegt ein Wurfspieß und auch wohl zwei im Kahn. Willst sie versuchen? Sie gehen ab. Krieger, zurückrufend. Hallo, zweiter Krieger, der im Hintergrunde links aufgetreten. Dort sind sie, er ist vorgeprellt, jetzt zurückweichend und sein Haupt schirmend. Blitz, sie haben Waffen. Katwald auftretend. Katwald, wo da, wo da? Zweiter Krieger, sie sind schon, seht im Strom. Katwald, verfolgt sie. Zweiter Krieger, ja, da ist ringsum kein Kahn, doch an der Sandbank müssen sie vorüber, dort rechts, da reichen wir mit unseren Pfeilen. Katwald, schießt immer, schießt, und träft ihr auch mein Kind weit lieber tot, verwundet wollt ich sagen, als das entkommen sie, mein Kind mit ihnen. Knechte haben sich rechts am Ufer aufgestellt. Knecht, es ist umsonst, sie stauen mit Macht den Strom und halten ihren Kahn scharf nach der Mitte. Katwald, nicht also sie, nicht sie, nicht Rache, Rache, so werf ich mich denn selber in den Strom und kann ich sie nicht fassen, mag ich sterben. Knecht, ihn zurückhaltend. Lasst ab, vielleicht erreicht sie Galomir, am Ende seines Wegs ist eine Furcht, da kommen denn noch drüben sie zu Schaden. Katwald, an seinem ausgestreckten Arm die Stellen bezeichnend, die Hand, den Arm in ihrem Blute baden. Der Vorhang fällt.